Bis zum Ende des von der NATO formulierten Ultimatums an Russland bleiben noch gut 2 Wochen. Und nach den Gesprächen des deutschen Außenministers mit seinem russischen Kollegen ist es nun wohl aber realistisch, davon auszugehen, dass die Welt künftig ohne einen funktionierenden INF-Vertrag auskommen muss. Welche Folgen das haben wird, blieb unbeantwortet. Sergei Lavrov, russischer Außenminister, schob die Verantwortung auf die Vereinigten Staaten. Das habe sich vor 3 Tagen gezeigt, als Amerikaner und Russen in Genf miteinander verhandelt hatten, das Gespräch nach rund 2 Stunden aber ergebnislos beendet wurde. Klar ist, dass das von vornherein als Vorwand gedacht war, um aus dem Vertrag auszusteigen. Und ich enthülle wahrscheinlich kein großes Geheimnis, dass schon im Oktober, als US-Präsident Trump erklärt hat, aus dem Vertrag auszusteigen, uns amerikanische Gesprächspartner gesagt haben, diese Entscheidung ist endgültig und unumkehrbar. Heiko Maas hielt es zwar auch für ungünstig, dass beide Seiten, Amerikaner und Russen, lange Zeit keine ernsthaften Verhandlungen geführt hätten, fügte aber hinzu, der Bruch des Vertrags sei Ursache für den Ausstiegswunsch der Amerikaner. Der Bruch gehe auf Russland zurück. Wir sind der Auffassung, dass Russland den Vertrag retten kann. Es ist kein Geheimnis, dass wir auch wie alle anderen NATO-Staaten der Auffassung sind, dass es einen vertragswidrigen Marschflugkörper gibt und dieser verifizierbar abgerüstet werden muss, um die Vertragstreue wiederherzustellen. Das hatte Russland in dieser Woche noch abgelehnt. Sergei Lavrov forderte heute abermals von den Friststellern der NATO, Beweise dafür vorzulegen, dass der Raketentyp weiter als 500 Kilometer fliege, womit er unter den INF-Vertrag fiele. Eine solche Behauptung, in nicht öffentlichen Verhandlungen seien keine Beweise vorgelegt worden, wird in Moskau sehr oft formuliert. Journalistisch ist sie kaum zu überprüfen. Zwar hat Lavrov heute weitere Gesprächsbereitschaft mit den USA signalisiert, aber konkret ist nichts benannt worden. Damit ist es zurzeit sehr wahrscheinlich, dass die Frist am 2. Februar verstreichen wird und die Vereinigten Staaten danach das Austrittsprozedere aus dem INF-Vertrag beginnen werden, was ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird. Russland hat derweil längst mit eigener Aufrüstung begonnen. Sergei Lavrov verwies auf Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, welche Waffenentwicklungen schon heute unter den geltenden Abrüstungsverträgen möglich seien. Russland sei bereits tätig geworden. Im Großen und Ganzen gibt es Wasser- und Luftgestützte Raketen, die der Vertrag nicht verbietet. Als der Vertrag unterschrieben wurde, hatten wir sie nicht, aber nun haben wir sie entwickelt. Raketen mittlerer und kurzer Reichweite, Luft- und Wassergestützt, die vollkommen legitim und legal sind. Wir müssen gar nicht heimlich eine solche landgestützte Rakete herstellen, das wäre einfach irrational.